und hat einen Abdruck vom Aschenbecher an Gesicht. Quatsch, ich auch überhaupt nicht. Und da hat man dann natürlich doch das Gefühl, dass man irgendwie wahrscheinlich... Selbst wenn ich mich besaufen wollte, ich könnte es gar nicht, weil nämlich morgen gleich die Arbeit losgeht. Lass uns doch lieber nochmal zum Wein trinken. Das finde ich, das ist doch irgendwie... Wenn du über Arbeit redest, redest du doch theoretisch. Du bist ja jetzt gewissermaßen eher arbeitslos. Ja. Von daher hast du doch nur so ein Reflexionsverhältnis zur Arbeit. Das meine ich doch, dass wir morgen nach einem Job suchen müssen. Wie denn? Ja, rumfragen. Was denn? Mir scheißegal, Hauptsache bringt Kohle. Schwarz. Von mir aus auch Braunkohle. Und wenn wir es morgen nicht schaffen, dann eben übermorgen. Ja, in 2 Tagen ist es doch auch nicht zu schaffen. Irland ist total prosperierend. Die Wirtschaft brummt hier einfach mal. Ihr bist dann schon so mini-unternehmerische Wirtschaftserfahrungen, die du da gemacht hast? Nee, aber weißt du was? Nee. Wenn man nicht schläft, dann ist man nicht fit und findet auch keinen Job. Ach, du kannst nicht schlafen. Na, wie denn? Du, dann lass es uns ganz kurz machen. Ja. Oder dass du schön ein bisschen weiter schlafen kannst. Ja, gute Nacht. Gute Nacht dir auch. Na, endlich. Ich will noch die Speisekarte angucken. Kalbfleisch in Aspik. Gefüllter Kalbsbraten. Eingelegter Hering mit Rüben. Sowas gibt's doch in Irland nicht. Jürgen. Jürgen. Jürgen. Ja? Ich muss dir ganz dringend was erzählen. Du willst doch schlafen, oder? Ja, aber trotzdem. Naja, na, dann würde ich sagen, das Beste ist, du gehst jetzt schlafen. Ich meine, ich habe was gesehen. Ja, da ist ja nachts immer tüchtig geflackert, da muss man ja echt Gardine zumachen, dass man einschlafen kann, oder? Nein, in der Speisekarte hier habe ich was gesehen. Du klingst, als ob du gleich einen Zusammenbruch hättest. Nein, ich habe bloß was entdeckt. Als ob dir das Wasser gewissermaßen an die Oberkante der Unterlippe steht. Ich habe mir das Angebot an Hauptmenüs angeguckt. Ist ja eine Katastrophe, wenn ich deiner Stimme trauen darf. Ja, aber nicht deswegen du denkst. Wieso? Weil der Wasser im Maul zusammenläuft, oder was? Sozusagen, die haben extrem gutes Essen hier. Na und? Der diät 100 Millionen Menschen auf der Welt so, jeden Tag. Aber nicht in Irland, meines Wissens nach. Versteh ich nicht. Wieso verstehst du das nicht? Ich stehe direkt an der Wand im Nachbarzimmer. Du bist im Nachbarzimmer? Ja, wo denn sonst, Mann? Gut, na erzähl's. Soll ich mal vorbeikommen? Ja. Okay. Na, alles senkrecht? Ja, tut mir leid, wenn ich dich geweckt habe, es ist aber sehr wichtig. Ja, erzähl mal. Na, wie ich schon angedeutet habe, wir können uns eigentlich überhaupt nicht in Irland befinden. Aha. Also auch nicht in Dublin, wo wir eigentlich gesagt hatten, dass wir da wären. Stimmt nicht, hast du gesagt. Ja klar, weil ich einen Flug dahin gebucht habe. Super, gratuliere. Vorwürfe bringen uns jetzt nicht weiter, wir sind beide nicht in Dublin. Ach, schade. Ja, kannst du wohl sagen. Ich tippe nämlich stattdessen auf Tallinn. Ja. Hier steht sie nämlich auch auf der Speisekarte, die Adresse. Tallinn. Das ist doch schrecklich, da fühlt man sich doch wie zum alten Eisen geworfen, oder? Wieso weißt du überhaupt, wo Tallinn liegt? Östlich von Berlin, so in Richtung Frankfurt. Aber Frankfurt oder? Wie kommst du denn darauf? Weil Frankfurt-Main ist ja wieder westlich, südwestlich von Berlin. Ja, jedenfalls. Ah, das ist so groß in Deutschland, oder? Man überblickt es überhaupt gar nicht. Estland, Jürgen, Estland. Hier, ich zeig's dir mal auf der Speisekarte. Ach so. Hier unten Spaghetti, Pizza, das ist der Süden. Ah ja. Hier Köttbulla und Lachsfilet, das ist der Norden. Hölle. Liebe Hotelgäste, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es wegen Abrissarbeiten an der Alexander-Newski-Kathedrale auch in dieser Nacht wieder zu Beeinträchtigungen Ihrer Nachtruhe kommen kann. Wir bitten Sie, dies zu entschuldigen und von dem in Ihre Nachttischschublade bereitgelegten Europax Gebrauch zu machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und eine gute Nacht. Siehst du, da haben wir's. Richtig, das hat man ruhige Wohnlage nennt. Ich meine natürlich, den Beweis für meine These. Diese Art von Entrussifizierung gibt's nur in Städten wie Tallinn. Cool, oder? Ja klar, wenn du überlegst, was die Russen sich hier 1920, 1940, 1944 und jetzt erst wieder 2005 durch Putin geleistet haben. Ah, ist ja nicht mehr feierlich. Echt? Ich sag dir, auf die Russen ist kein Verlass, das ist wie mit den Erdgaslieferungen. Ja. Schwupp auf immer ist der Hahn zu, bom, bom, bom, bom. Ja, naja, egal. Ja, naja, egal, genau. Also wie gesagt... Aber genau, wie gesagt, aber der Russe boykottiert. Also irgendwie hat man immer ein Problem, Russen. Ja. Tja. So, ja, naja. Ja, und was machen wir jetzt? Tja, weit gekommen sind wir ja nicht. Naja, weit gekommen sind wir jetzt nicht, außer dass wir mal wieder gehörig das Schweinesystem gegeißelt haben, oder? Ja, die Frage ist jetzt, ob wir hier bleiben, ob wir weiterfliegen, ob wir zurückfliegen. Warst du schon mal in L.A.? Was ist denn in L.A.? Kriegst du auch keinen Job. Stimmt. Warst du schon mal in Leipzig? Ich will nicht zurück nach Deutschland, mir reicht es. Ja, reicht aber auch. Gott, Leipzig, grausame Vorstellung. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten. Irak, schön, Irak oder Afghanistan? Im Irak waren wir schon und in Afghanistan sind mir auch zu viele Deutsche. Nee, ja, gut. Und wenn wir morgen einen Flug nach Tallinn nehmen? Ja. 2 Stunden 30 mehr oder weniger im Flugzeug machen den Kohl ja auch nicht mehr fett, oder? Ja, super. Sind immer noch 8 Stunden 20 Minuten hin und zurück. 8 Stunden 20? Das ist ein voller Arbeitstag. Warte mal, 1,40 bis Paris, dann 2,20 bis Tallinn, dann vielleicht nochmal 2,40 bis Tallinn. Ja. 1 Stunde 40 bräuchte man also nach Berlin zurück. Stimmt. Richtig. Ja, aber bei günstigen Windverhältnissen noch weniger. Also eigentlich bist du jetzt wahrscheinlich auch Fan von Klimakatastrophe. Was? Quasi. Naja, günstige Windverhältnisse würden bedeuten immer Rückenwind. Genau. Ja, hat man natürlich selten, wenn das Klima so bleibt, wie es ist. Da ist immer eine Windrichtung die vorherrschende. Genau. Insofern hast du natürlich recht. Genau, so sieht es aus. Da fällt mir ein, du hast übrigens noch gar nichts Näheres zu deiner Manuskriptsammlung erzählt. Ja. Kuttners Klimakamikaze hieß sie doch. Klingt irgendwie gut, oder? Und wieso hast du noch nichts davon erzählt? Frag mich doch mal was. Ist dieser alliterative Titel als eine Anspielung auf religiösen oder rassistischen Chauvinismus in den USA zu verstehen, mit dem vielleicht sogar eine bisherige Nicht-Existenz von Klimapolitik verbunden werden soll? Sag ich nicht! Oder vielleicht geht's auch um was ganz anderes. Arbeitsklima zum Beispiel. Was? Wäre ja auch interessant, wenn ich zum Beispiel in Irland als Informatiker arbeiten möchte. Ach, hab ich kein Interesse an Informatiker-Arbeitsklima. Ist mir egal. Ja, bist du auch ein Egoist. Ja, okay, ich bin egoistisch. Gebe ich gerne zu. Es geht ja anscheinend so weit, dass du nicht mal deine Sicht auf die Welt mit anderen teilen willst. Nein, wieso nicht? Man müsste, glaube ich, nur den Schlüssel zu meinem Herzen finden und dann bin ich wie ein... Wie ein Kumpel? Sag ich nicht. Dann bin ich wie ein aufgeschlagenes Buch praktisch, in dem interessant zu lesen ist... Hallo, mein Name ist David. Gerade erst kürzlich habe ich mich dazu entschieden, ins prosperierende Irland auszuwandern, um dem mir in Deutschland drohenden Prekariatsschicksal zu entgehen. Ich habe mir also sicherheitshalber gefälschte Papiere anfertigen lassen und befinde mich nun zusammen mit Jürgen, der mich freundlicherweise begleitet, schon wieder im Flugzeug nach Tallinn, weil wir irrtümlicherweise zunächst in der estländischen Hauptstadt Tallinn gelandet waren, was ich im Übrigen nur anhand der erstaunlich guten Speisekarte unseres dortigen Hotels feststellen konnte. Das ist ja, wie weit ist denn das noch bis Berlin? Wir fliegen doch jetzt nicht Richtung Berlin. So eher Richtung Frankfurt-Oder. Quatsch. Da hast du es gehört, wir sind über Manchester. Aha. Also nicht mehr weit bis nach Tallinn. Ist ja praktisch schon fast wie Berlin, oder? Ja, weiß ich nicht. Bin nicht gespannt drauf, ist jedenfalls eine Großstadt. Ja, sag doch. Ist doch nicht so weit weg. Psst. 9 Grad, hast du gehört? Ah ja. Wir fliegen von Osten nach Westen, also weg vom Kontinentalklima Richtung Golfstromklima eher. Aha. Irland ist also ein ganz anderes Land als jetzt, sagen wir mal, Estland oder Russland sogar. Ja, kick eben an. Jetzt rein klimatisch und du findest ja wohl angeblich auch ziemlich viele Polen und Russen in Irland. Ja. Aber vielleicht ist jetzt, sagen wir mal, diese Landflucht jetzt nicht bloß so ein Ost-West-Ding. So, ich habe neulich gelesen, dass seit diesem Jahr, seit 2007, mehr Menschen, also was jetzt die Weltbevölkerung betrifft, zum ersten Mal überhaupt die Hälfte aller Menschen in Städten lebt. Ja, ja. Vorher war es immer weniger. Also waren irgendwie weniger als die Hälfte, die in Städten gelebt haben. Vor 100 Jahren waren es wahrscheinlich irgendwie 20%. Jetzt sind es 50%, die in Städten leben. Mhm. Also ist ja auch so eine Trend zur Landflucht. Guck doch mal runter aus dem Fenster, was siehst du denn da? Na, da kicke ich da mal nach. Aha. Und? Ach, schön. Wald. Siehst du, eine Stadt wie Manchester umgeben mit Wald ist natürlich extrem attraktiv. Gerade für Russen oder Polen. Woanders haben die wahrscheinlich aber auch Wald, oder? Und in Berlin haben sie Tierjagen. Ja, eben gerade. Und auch noch ganz viel Wald. Stimmt. Ah, jetzt geht das Shopping hier wieder los. Wieso? Jetzt kannst du hier zollfrei irgendwelchen Schwachsinn kaufen, wenn du willst. Alkohol? Kann sein, weiß ich nicht. Mal hinhören. Was? Ja, gibt's aber nicht zu dem Sonderpreis wie die anderen Sachen. Die Penner, nee, echt? Da kann ja jeder kommen. Könnte ich praktisch auch machen. Ja, das wäre gut. Hast du irgendwas dabei zum Verkaufen? Ach so, dass die ein bisschen mit Sicht was zu tun haben, dass man nicht immer gestört wird. Genau. Mein Lieber, du bist mir... Weißt du noch beim Hinflug die Sache mit der Überwachungskamera? Beim Pinkeln immer, war oder? Ja, könnte man doch hier auch irgendwie machen vielleicht. Andersrum nur eben. Ja, ja. Aber was? Na, wie irgendwas, was voyeuristische Instinkte befriedigt. Werden? Genau. Juristische Instinkte? Ist doch aber irgendwie... Voyeuristisch, nicht juristisch. Ach so, dann sag es doch. Womit kann man denn die Stewardessen locken? Was können die wollen? Na, weiß ich nicht. Na, was wollen die wollen? Was sollen die wollen? Na, was Frauen halt wollen vielleicht. Einen Mann mit einem Auskommen. Was? Ein Kindern, ein Haus im Grün. Rama. Immer schön Rama zum Frühstück und hinterher einen Tässchen Jakobskaffee. Na, so kennt man es doch aus dem Fernsehen. Ja, aus dem Fernsehen. Und das, wenn man das Glas aus der Spülmaschine holt, dass es keine hässlichen Kalkflecken hat. Ja, aber willst du das wollen jetzt, Frauen, oder? Willst du jetzt ein Frühstück für die Stewardessen organisieren und eine Spülmaschine anschmeißen? Rama auf den Tisch und ein Käffchen entkoffinierten Jakobskaffee. Du hast gerade selber gesagt, es muss was Voyeuristisches haben. Ach so, stimmt. Genau. Du könntest dich zum Beispiel ein bisschen ausziehen. Was? Ja, so ein Striptease hinlegen. Das finden Frauen dufte. Na ja, klar. Ja, aber das ist doch Sache der Frauen. Ja, nee, aber doch nicht ausschließlich. Sag mal, Hanna, dein Frauenbild möchte ich aber auch nicht haben. Nee, gut, aber ich kann nicht zurück. Dass Männer immer nicht wahrhaben wollen, dass Frauen ganz ähnliche Bedürfnisse haben können wie sie. Ich bin jetzt irgendwie nicht so schlecht fixiert. Na, dann hast du ja wahrscheinlich auch kein Problem, so ein Striptease hinzulegen. Nee, ich kann mit leben. Na ja, los, ich mache ein bisschen sexy Musik dazu. Ja, das ist schon mal ganz gut. Du könntest vielleicht sogar dazu singen. Ja. Irgendwas, was im Zusammenhang mit Stewardessen steht. Jetzt kommt es gleich. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Wohnst hoch in den Wolken, dein Weg ist so weit. Hast du da eine Gitarre im Hintergrund? Ja, aber ich glaube, selbst wenn, das Ganze bringt nicht viel. Warum sagst du das jetzt im Mitleid heischen? Naja. Man muss den versteinerten Verhältnissen ihre eigene Melodie vorsingen, um sie zum Tanzen zu bringen. Sag mal, das gibt's ja wohl nicht. Das erreicht man mit guten Taten. Ich glaube eher, dass sie sich vor lauter Unglück entschieden haben, früher zu landen. Ach, warum denn unglücklich? Da wird doch jede Frau traurig, wenn sie merkt, dass man meint, ihre Gunst so erlangen zu können. Na, was denn, soll ich jetzt hier Honig in meine Stimme legen, oder was? Ja, nee, das ist jetzt sowieso kaum wieder gut zu machen. Hast du jetzt aus dem Stand einen Einfall, wo du sagst, der funktioniert eigentlich immer bei traurigen Frauen? So Wiedergutmachung? Ja. Naja, vielleicht ein schönes Candlelight-Dinner mit Wein. Ein schönes was? Ein Candlelight-Dinner. Mit Wein. Candlelight-Dinner. Wo hast du denn so eine Begriffe her, sag mal? Ja, woher schon? Mein aus Gott, dem Fernsehen. Ich gucke überhaupt kein Fernsehen. ProSieben. Ist ja auch egal. Jedenfalls würde ich zu deiner Rehabilitation einfach eine Einladung zu einem Candlelight-Dinner empfehlen. Nee. Ist aber ganz einfach. Du musst nur gleich beim Rausgehen der Stewardessen Zettel in der Hand drücken, wo deine Handynummer draufsteht und Candlelight-Dinner. Ausrufezeichen. Du musst mir mal helfen. So, was ist denn? Hallo. Na, warte mal. Der ist... Mann, ist der schwer. Das ist total schwer, oder? So. Ja, super. Das ist eine Frage der Hebelwirkung. Das ist doch spitze, oder? Und der Gang ist auch frei. Super. Und was heißt das? Naja, was wohl? Dass wir praktisch da sind. Dass du dich mal in Richtung Ausgang in Bewegung setzen kannst. So. Hast du den Zettel? Ja. Und vergiss nicht, dich freundlich zu verabschieden. Thank you und goodbye oder sowas. Ja, scheiße. Thank you, good night. Naja. Thank you, bye. Das hier die Telefonnummer? Das war jetzt aber ein bisschen unhöflich. Das ist nicht unhöflich, das ist raffiniert. Take care, hat sie gesagt. Ja und? Ein bisschen dünner zur Verabschiedung, würde ich sagen. Das ist mir egal. Und dieses suffisante Grinsen, das hat die doch bestimmt auch abgeschreckt. Ich wüsste das zu genießen, im Gegensatz offensichtlich zur Damenwelt. Ja, naja. Hier lang. Endlich war es soweit. Bei strahlendem Himmel präsentierte sich Tablin von einer eher unschönen Seite, dem Flughafen. Quer über das Rollfeld, durch provisorische Gänge und schließlich in eine chaotische Gepäckausgabehalle eilend, sammelten wir die ersten Eindrücke. Ich schaute mir unauffällig die Essensangebote von verschiedenen Flughafenbistros an und konnte mir sicher sein, wir waren nun wirklich in Tablin. Ganz schön krasse Hektik, die hier verbreitet wird, wa? Ja, wobei, naja, dadurch, dass ich in der Stadt groß geworden bin, kenne ich es ja nicht anders. Ja. Wenn ich dann als Fremder, als so einreite in Dodge City. Einreiten? Aber die Frage ist jetzt wirklich, wie wir eigentlich in eine City kommen. Ja, naja, kann ich mir mal Gedanken machen. Also Reiten verbietet sich, glaube ich, von vornherein, obwohl ich jetzt nicht unbedingt ein besonders großes Herz für Tiere habe. Aber du hast ein Herz für Autofahrer. Wie Autofahrer wieder manchmal ein Herz für Tiere haben. Also am umweltfreundlichsten ist es wahrscheinlich, wenn man einen von Tablins vielen Bussen nimmt. Die verbrauchen fast so viel wie so eine Geländewagen, die man auch in der Stadt immer sieht. Was meinst du, echt? Ja. Ist ja krass, da kann man ja gleich mit dem Panzer fahren. Ja. Krass, echt. Ach so. Was verbraucht denn so ein Panzer auf 100 Kilometer? Tja, warte mal, habe ich doch mal auf Wikipedia gelesen. Fahren die Diesel oder Super oder was? Was fahren die? Ja, Diesel natürlich. Diesel? Und zwar 400 Liter auf 100 Kilometer waren das, ja. Oh, 400 Liter? Tja. Auf 100 Kilometer? Ja, nicht schlecht, ne? Was kostet Diesel jetzt? 1,10, oder? Ja, in Deutschland. Das heißt, für 100 Kilometer muss man dann schon 400 Euro ausgeben. Ich kann mir vorstellen, dass man in den Größenordnungen dann auch ganz andere Mengenrabatte bekommt. Da wissen wir jetzt, oh ja, die im Unterhalt, aber so ein Panzer. Ich meine, im Grunde fände man das ja ganz schön. Man weiß natürlich, man findet eigentlich keine Parkplätze. Aber das ist ja dann doch scheißteuer, oder? Naja, reguläre Parkplätze zu finden ist vielleicht ein Problem, aber... aber sonst, also... Stimmt, einen regulären Parkplatz zu finden ist jetzt wahrscheinlich ein Problem. Ist natürlich überhaupt nicht legal, einfach zu parken, wo man will. Also ich meine, wenn man es drauf ankäme, dann könnte man ja auch über jeden Verkehrspolizisten drüber wegfahren. Ja, stimmt. Und bei einer Verfolgungsjagd können ja die Reifen auch nicht zerschossen werden. Stimmt, aber bei einer Verfolgungsjagd ist jetzt Panzer auch nicht gerade der Anführer, was Schnelligkeit betrifft, oder? Naja, 90 fährt so ein Ding schon. 90? Oder sogar 100. Naja, aber das fahren gutmütige Polizisten auch. Die haben dann aber nicht so eine große Kanone. Ja. Ja. Weißt du, was so ein Panzer eigentlich kostet? Muss ich mal überlegen... Das muss ich mal überlegen. Habe ich auch mal bei Wikipedia gelesen. Und zwar so 9 bis 10 Millionen Euro. 9 bis 10, echt? Ja. Oh. So viel, ehrlich? Ja klar, was weißt du, wie viel Stahl da verbaut werden muss? Das ist ja so die Abfindung für höheres Management eigentlich, oder? Ja. Das heißt, wenn Ackermann mal hinschmeißt, kann er sich gerade mal einen Panzer leisten. Stimmt. Das wirft doch ein völlig neues Bild auf Manager her, Alter. Das ist doch schäbig. Allerdings. Wenn der Chef der Deutschen Bank sich gerade mal nach seinem Gnadenbrot mit und dann hat er nicht mal eine Tankfüllung dabei. Tja. Gibt's die auch gebraucht? Gebrauchte Panzer gibt's bestimmt auch bei eBay. Ach, kick ihn an. Guck mal, da vorne ist ein Online-Terminal. Wir können ja mal gucken. Super. So, wollen wir mal sehen. Panzerfahrzeug. Das einzige ist hier ein deutscher Panther von 1943. Geil. 6.000 Euro ist ja ein Spottpreis. Ist das eingesetzt bei der Schlacht bei Kursk. Wie geil ist das denn? Sogar nicht so weit weg von Moskau. Boah. Hm. Guck mal, nach Moskau haben die damals schon ganz schön tanken müssen wahrscheinlich, wa? Ja. 3.000 Kilometer. Wobei die da sicherlich auch Tanklastwagen dabei hatten. Ach so. Aber da war der Verbrauch wahrscheinlich noch ungünstiger, oder? Naja, den Sprit wird ja wahrscheinlich die oberste Heeresleite oder so bezahlt haben. Wieso sollten die sich also um sowas gekümmert haben? Naja, dass man... So Abgasmäßig. Haben die eigentlich einen Cut hinten drin? Gab's doch damals noch nicht. Dann dürfen die doch bald ja nicht mehr rumfahren nächstes Jahr, oder? Ach so, stimmt. Deswegen ist der wahrscheinlich auch so billig. Ach so. Na, kann man das ja wohl vergessen. Kein Bock, den gleich wieder verkaufen zu müssen. Müssen wir wohl doch mit dem Bus fahren, los, komm. Ja. Aber 400 Liter auf 100 Kilometer. Mein Lieber, mein Respekt vom Krieg wächst ja noch mehr, als er schon war. Ja, Mensch, ich bin total gespannt auf die Pubs hier, ob die auch so gut sind wie in Berlin. Wieso, was war denn da so toll? Na, das Guinness-Bier zum Beispiel. Habe ich selber irgendwie noch nie probiert. Werde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Was? Was willst du dir denn trinken? Wodka und Red Bull. Ach du Scheiße. Kannst ja gleich Goldkrone mit Cola trinken. Goldkrone mit Cola. Mit was für einer Cola? Was weiß ich? Coca? Da trinken die Leute ja meistens Coca, klar. Coca-Cola meistens. Goldkrone mit Coca-Cola. Kannst auch Rum mit Apfelsaft trinken, ist gesünder. Rum mit Apfelsaft? Ja. Das ist gesund, so wird man alt. Hm. Guck mal, da vorne ist schon das Custom House. Ja. Sieht ja echt geil aus. Ist aber anscheinend ziemlich unbedeutend, wenn nicht mal bei Wikipedia was dazu drin steht. Was denkst du, ist das allerbeste Alter? Ich kenne die ganzen Gebäude ja noch gar nicht und nenne mich nicht Alter. Und Bier? Das beste Bier? Habe ich doch gesagt, Guinness. Ist auch eigentlich das Schönste. In welcher Situation? Wie? Zum Beispiel beim Autofahren definitiv nicht. Autofahren mit Alkohol ist auch nicht schöner. Ich meinte das rein optisch. Ach so. Das Auge trinkt ja auch mit, gerade auch in Gesellschaft. Wieso denn? Musst du dir deine Freunde schön saufen oder was? Ja, nee, aber wer weiß, wie man hier so kennenlernt. Na ja, gut, dann schreibe ich mal jetzt hier hin, Alkohol in Gesellschaft. Wieso schreibst du denn das auf dem Unterarm? Hast du keinen Notizblock oder sowas? Habe ich nicht dabei. Mein Gott, sowas Wichtiges vergisst man noch nicht. Mann, ich bin nun mal nicht so organisiert. Du bist es aber offensichtlich, oder? Naja, ich meine, du musst dir vorstellen, ich komme praktisch aus dem Osten. Da kann man nur, wenn man dann irgendwie ein halbwegs ruhiges, psychisch stabiles Leben leben will, vergessen und vergessen und vergessen. Verschisse. Terrace Street, ich glaube, wir müssen hier raus. Ja? Ja, komm. Du kannst davon ausgehen, dass es total anstrengend ist, immer zu vergessen, zu vergessen, zu vergessen. Ja, Vorsicht, Stufe. Und vergessen und vergessen und vergessen, aber mir links. Ich bin, weil ich so einfach so willensstark bin. Ja. Ist doch toll, oder? Ja, toll. Ja, viele Leute vergessen ja aus Versehen. Vorsicht, hier ist Linksverkehr. Ich vergesse richtig zielt praktisch. Echt? Ja, zeig mir irgendwas. Ich schaue mir den an, präge mir ein und dann muss ich mich richtig wie Sau konzentrieren und vielleicht noch koffeinhaltige Schokolade zu mir nehmen und dann zack, kann ich es vergessen innerhalb von einer halben Stunde. Guck mal hier, Lennys Pub, das sieht schick aus. So eine Pubs muss man sich mal merken. Ja, dann kann ich alle und fünf Minuten später, nie gehört. Lenny, wer ist denn bitte? Hast du den Namen von dem jetzt auch schon wieder vergessen? Nein. Hast du aber in fünf Minuten dann? Ja, siehst du? Toll. Aber ich meine, das ist praktisch wie Papierkorb leer machen, verstehst du? Man muss es einfach Müll wegwerfen. Die Kunst ist ja nicht, sich mal zu merken, die Kunst ist ja, Sachen zu vergessen. Vorsicht, Linksverkehr. Ich meine, sich merken, was merken ist auch leicht, schwer. Habe ich auch schon gemerkt. Aber vergessen ist noch schwieriger. Quatsch. Nein. Doch. Nein, wenn man jemanden wie Icke so heftig quasi traumatisiert ist. Durch jede Vielzahl an schrecklicher Erlebnisse. Guck mal, da vorne ist doch ein Pub. Was hältst du davon, wenn wir da einfach reingehen? Auf jeden. So eine kleine Abkühlung nach all den Strapazen bei dem Wetter. Auf jeden. Müssen wir nur gut auf unser Gepäck aufpassen. Wer weiß, wie die hier drauf sind. Mhm. Guck mal, das ist natürlich schwer. Wieso? Hm. Wo ist denn dein Gepäck abgeblieben? Ja, im Bus hast du es doch noch gehabt, oder? Tja. Jetzt sag ich, du hast es vergessen. Ja, aus Versehen. Mein Gott, ist das eine Scheiße. Ja, ach, ist aber jetzt kaum mehr was zu machen, wa? Na, ich weiß ja nicht, ob es hier vielleicht Fundbüros gibt, oder? Aber wie kann man denn nur so vergesslich sein? Das gibt's doch nicht. Super, oder? Ja. Alter, aber wieder mal, also richtig mal, zack, wieder eine Nagelprobe, ein Dings aufs Exempel statuiert hier. Großartig. 1A. Spitze. Gott, was bin ich stolz. Was bin ich beeindruckt von mir. 1 plus 1 rauf mit Mappe. Stimmt, die Mappe mit deinen Klimakamikaze-Manuskripten. Ja. Verschwunden. Ja, das ist natürlich doof. Doof? Ja, man muss auch schon wissen, wann man was vergisst und wann man sich was merkt. Ja. Los, komm, wir gehen ein Trinken. Genau, so sieht es aus. So, Slonche. Was? Slonche. Und, das heißt? Ja, so viel wie Prost auf Irisch. Ach so, genau. Echt frisch, kann man nicht anders sagen. Aber geschmacksmäßig nicht das Allerprickelndste, was man sich vorstellen kann, oder? Doch, haben wir uns aber schon mal drüber unterhalten. Stimmt. Beschwer dich lieber über das Arschloch, das dir dein Gepäck nicht wiedergibt. Stimmt auch wieder. Drecksau. Tja. Mit der Ehrlichkeit nimmt man es hier anscheinend nicht so genau. Aber das kann man ja vorher immer nicht wissen, oder? Ja, aber sowas kennt man ja irgendwann schon. Das hast du jetzt schon öfter erlebt, quasi. Also ich hab mir einmal mein Gepäck nicht wiedergeben lassen und nie wieder. Wie alt warst du damals? 20. Quatsch, 3 war ich. In Bukarest auf dem Flughafen. Nein. Doch. Kann man sich denn an Situationen erinnern, in denen man 3 Jahre war? Das ist echt knapp, oder? Wieso? Ich war mit 3 auch schon in der Vorschule. Und ohne ein halbwegs vernünftiges Erinnerungsvermögen kommt man da ja auch nicht weit. Ist also nicht zuletzt dem deutschen Schulsystem geschuldet. Okay, dann wollen wir mal stolz auf das deutsche Schulsystem sein, oder? Slonche. Eigentlich doch viel besser als Gepäck zu gehen ist, oder? Ja, ist ja trotzdem traurig. Ja. Wär doch vielleicht ein Grund zu protestieren, oder? Dagegen, dass man sein Gepäck hier nicht wiederkriegt? Ja, oder? Ich weiß nicht, ob man sich hier öffentlich zu sowas äußern darf, wenn man schon nicht öffentlich trinken darf. Na, gerade wenn man sich nicht äußern darf, muss man sich doch äußern, oder? Ja, aber in welchen Relationen steht denn das bitte? Was meinst du jetzt, in welchen Relationen das steht? Ich meine, es gibt doch weitaus Wichtigeres, oder? Aber gibt's als nicht immer, aber warte mal, gibt's nicht immer wichtigere Themen? Muss man nicht vielleicht tatsächlich im Kleinen anfangen? Ich meine, es bringt doch nichts. Wie willst du denn gegen die Nichtrückgabe von Gepäck protestieren vernünftig? Na, ich meine, es gibt ja auch immer so unterschiedliche Proteste. Man kennt ja jetzt, also sagen wir mal, aus anderen Teilen der Welt, wo einfach dann eine Million Leute auf die Straße gehen, ja, um gegen etwas zu protestieren oder irgendwie 100% komplett dagegen sind. Und also wirklich Millionen. Ja. Oder sagen wir mal, weiß ich nicht, im Osten 89, wumm, alle auf der Straße waren. Und dann gibt es eben so Situationen, wo, naja, dann kommen 5. Also gibt da schon auch verschiedene, also es gibt ja auch schon so Unterschiede. Oder eben auch nur 2. Kann man die alle über einen Kamm scheren und sagen, ah, bringt ja sowieso nichts? Also ich habe da eine ganz deutliche Anti-Haltung. Du bist Anti? Ja. Du würdest quasi eine Demonstration gegen Demonstrationen gerne mal veranstalten? Ja. Echt? Ja, wirklich. Super gerne, würde ich echt machen. Ja, aber alleine protestiert man ja normalerweise nicht. Ist doch egal, es gibt Dinge, da muss man immer gegen protestieren. Aber warum muss man immer protestieren? Was heißt denn immer protestieren? Ja. Immer protestieren klingt ja, dann wird es doch irgendwie auch völlig wertlos. Wenn man sagt, ja, man muss immer protestieren, ich bin immer gegen alles. Wenn man gegen alles ist, dann ist man gegen die ganz wichtigen Sachen und gegen die ganz unwichtigen Sachen und gegen die tollen und gegen die scheißen und so. Und dann denkt man, oh, das ist aber ideal. Ich meine, es gehört ja außerdem auch zur Demokratie. Naja, es gehört zur Demokratie. Wie du vielleicht weißt, lebt man hier in Irland auch in der Demokratie. Nee, wenn du sagst, es gehört zur Demokratie, dann klingt das natürlich so ein bisschen nach Sozialkunde. Also man muss, so wie man den Motor ölen muss, muss man in der Demokratie eben immer ein bisschen protestieren. Ja, aber wenn die anderen mal aufhören würden, immer sofort zu demonstrieren, dann würde ich auch nicht protestieren müssen. Das ist doch aber eine Kindergartenausrede. Erstmal sollen die anderen. Ja, aber wenn die anderen nun mal angefangen haben mit ihrem bescheuerten Protest... Nein! Ach, ist egal. Man steckt ihn einfach weg, sag einfach ja. Ja, ich habe auch wirklich überhaupt keine Lust mehr, mich drüber zu unterhalten, verstehst du? Ja, Mann. Slunche. Wenn wir uns so lange, wie wir könnten, miteinander unterhalten würden, wie lange könnten wir uns unterhalten, wir beide? Wie lange wir könnten? Ja, was denkst du, wie lange könnten wir? Wie lange ist dein gewissermaßen Erzählpotenzial? Wie viel kannst du erzählen? Worauf kannst du zurückblicken, wovon man sagen kann, das ist interessant, das interessiert andere, da habe ich Erlebnisse, die andere in der Form nicht haben? Vielleicht könnte ich dir ein halbes Stündchen über Homomorphismen, Bild- und Quotientenalgebren erzählen. Aha. Ich würde jetzt allerdings viel lieber mein Bier erstmal austrinken hier. Naja, toll. Es tut mir wirklich leid, aber jetzt sind wir endlich mal hier in Dublin und da kann man auch ja, mal... Ja, ist ja gut, muss ich ja nicht entschuldigen. Ich bin nur so erschüttert, weil ich keins mehr habe. Ach so, na dann sag doch was. Offensichtlich bin ich völlig alleine. Stehe hier fremd in einer Welt, die ich nicht verstehe, die mich nicht versteht. Was? Alle ringsrum haben Bier, ich nicht. Na, wenn du so schnell trinkst... Ja. Musst du jetzt ein neues bestellen. Ja, muss jetzt... Okay, von mir aus bestell ich's dir auch. Das ist großzügig von dir. Ja, ist ja auch nicht ganz billig. Teuer? Kann man sagen. Wie teuer? Sag mal. 4,60 Euro. Boah! Teuer, gerade in Anbetracht unserer momentanen finanziellen Lage. Ja, aber ist ja kein Grund, so depressiv zu sagen. Sag ich ja gar nicht. Die Tage werden länger, länger, länger. Noch 2 oder 3 Tage lang werden die Tage länger. Wunderbare Sommernachtswinde umschmeicheln unsere freien Oberarme und Bauchstreifen. Bauchstreifen, ja und? Ja, und deswegen der Aufschwung scheint endlich zu greifen. Naja. Verstehe, der Aufschwung greift. Ja, aber wie denn konkret, was uns angeht? Mindestlohn. Ja, muss aber erstmal einen Job haben für den Mindestlohn. Optimismus. Ja, muss ja nicht immer sein. Muss sein, Optimismus muss sein. Mir fällt übrigens auf, dass dieses Muster hier völlig fehlt. Was denn für ein Muster? Dieses Shamrock im Schaum. Was? Ja, normalerweise wird beim Zapfen noch ein Kleeblatt oben in die Schaumkrone gegossen. Zur Verzierung. Ist hier nicht. Und jetzt? Tja, die könnten sich jetzt höchstens noch dadurch retten, dass ein Centstück oben auf dem Schaum liegen bleibt. Nennt sich dann auch Shamrock. Und? Tja, mal probieren. Das interessiert mich ja jetzt brennend. Unglaublich. Unglaublich schlecht gezapft, würde ich auch sagen. Gut, okay, springen wir weiter. Gute Idee, oh. Muss ja nicht immer das Erstbeste sein. Und wo willst du hin? Wo ist ein Besser? Oh. Irgendwo, wo nicht so trockene Luft ist. Genau, Frechheit. Ich verstehe das gar nicht. Wie kann man so trockene Luft haben? Ja, aber echt. Boah. Zumal hier in Pubs ja überhaupt nicht mehr geraucht wird auch. Jetzt muss ich erstmal ins Bad gehen und mir kaltes Wasser über die Pulsadern laufen lassen und ins Gesicht werfen. Dazu auch noch dieses B-Guinness. Oh. Ich dachte, es hätte mal ein Ende hier damit in Tablin, aber nein. Oh, dit knallt ja drin. Dit zieht mich ja jetzt runter. Na, jetzt bin ich ja fertig. Außerdem habe ich irgendwie Hunger. Aha. Vielleicht finden wir ja wenigstens ein gutes Restaurant. Ja, wieso? Wir haben da zu essen, was dachtest du denn? Saufen! Quatsch! Naja, wieso? Im Restaurant macht man das doch schon. Blödsinn, wenn dann in Pubs. Was ist das für ein Geräusch? Wo denn? Das ist dein Telefon? Ach so. Eine SMS? Sammel-SMS. Aha, jetzt sag nicht von... Doch. Aha. Habe ich vorhin auch versucht, eine Sammel-SMS zu schreiben. Da wollte ich 30 Leuten gleichzeitig eine SMS schicken. mein Telefon hat mich angekickt wie blöde. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass mein Telefon noch doofer ist als Icke, aber ist noch doofer. Ist die SMS von der Stewardess? Was schreibt sie? Sag ich nicht. Ich gebe dir auch noch einen aus. Na? Lern mich kennen, frag mich nach meiner Handynummer. Was? Ja, Mann. Mann, muss sie blöd sein. Hat sie ihre Rufnummer unterdrückt? Ja. Oh Gott. Der ist voll scheiße. Na, wenigstens bist du nicht der Einzige, der auf diese Frau reingefallen ist. Ja. Jetzt willst du dich wahrscheinlich erst recht besaufen, wa? Ach, das ist doch kein Grund. So zur Stimmungshebung, nicht? Ach Mann, ey, was denkst du, die geilsten Partys habe ich immer mit der Apfelsaftschorle erlebt. Partys? Ja! Ja. Wenn die anderen besoffen sind, da hast du Spaß dabei. Wenn man selber besoffen ist, hat man Kind. Also da hat man so mäßigen Spaß. Aber hat jetzt gewissermaßen den Spaß, den die anderen auch haben. Wenn man total Apfelsaftbeobachter ist, dann hat man auch den Spaß, dass man so drüber Beobachter ist. Sag mal, ist es schon wieder dein Telefon? Nee. Aha, es kommt von da vorne. Ist das wie geil ist das denn? Hey, so ein tighter Style in der Fußgängerzone. Boah. Applaus! Geil! Applaus! Nicht für Veganer, oder? Fett! Applaus! Applaus! Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, Applaus. Ich verstehe nicht genau, was die da singen. Ja. Applaus! Busek da, budiert Zwanze, Busek da, budiert Mama, Busek da, budiert Nerva. Und wie ist dann weiter? Das passt doch überhaupt nicht, sag mal. Ja, genau! Mensch! Rebiata, Rebiata, nu pogodi! Das da Primitschatinos, die Brandenburgske Verrota! Ach, kannst du deine Herkunft nicht einmal verleugnen? Naja, Mann, ey, Amazone, was ist denn hier los? Fresse halten jetzt! Gut. Instrumental, wie der professionelle Musikkritiker in so einer Situation sagt. Hey! Mikrofon, Alter! Völlig abgedreht inzwischen, oder? Applaus! Wenn wir Glück haben, hören wir nachher vielleicht noch einen Song. Applaus! Wo die dann noch singen. Applaus! Scheiße, was ist denn jetzt los? Was ist denn los? Ich habe auf einmal so eine Schmerzen. Warum denn bitte? Kumpel! Ich weiß nicht. Ein bisschen zu viel gekifft, oder was? Oh Gott, dieser Schmerz. Wo denn? Hier. Zwischen Kopf und Herz. Quatsch, hier direkt am Herz. Ach so, was hast du? Wie sieht denn aus bei dir? Überleg doch mal, hab ich dir auch im Flugzeug schon erzählt. Wie sieht denn die Kopfüberlegung aus und die Herzüberlegung? Ich hätte so gehofft, dass es irgendwann vorbei ist, das Herzproblem. Im Körper? Ja, logisch, Mann. Wo hast du das her? Weiß ich nicht, vielleicht eine Missbildung oder Verletzung oder... Wie denn, beim Sport? Kann sein. Ach so. Aber wer weiß, man wird ja auch nicht jünger. Ja, genau. Total schon ein Verfallsdatum hinter sich. Oder? So eine Scheiße, was mache ich denn jetzt? Brauchst du einen Tipp oder was? Was macht man denn beim Herzinfarkt? Na, das weiß ich doch nicht. musst du hier deine 9-Volt-Batterie aufhalten. Volt-Batterie habe ich nicht dabei. Den Handy-Akku. So als Herzschrittmacher oder was? Den Handy-Akku intravenös. Was? Handy-Akku intravenös, alter Tipp, glaub mir. Ich habe mal gehört, man könnte das Blut mit Essig verdünnen. Blut mit Essig? Ja. Hör doch mal auf. Schräg gegenüber ist ein Supermarkt. Kauf mal ein bisschen Essig. Jetzt hör auf, jetzt erzählst du ja Scheiße und sie. Mach doch mal einen vernünftigen Vorschlag. Ich hab doch keine Ahnung. Dann esse ich eben einfach nichts mehr. Sag mal, hängt da schon wieder ein schlechtes Wortspiel raus? Quatsch, noch nie was von Cholesterin gehört? Nee, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Gerade in Irland mit seiner cholesterinreichen Kost ist man besonders gefährdet, was den Cholesterinspiegel angeht. Und somit auch Herzinfarkte. Aha. Am besten also nichts mehr essen. David. Hey. David. Hör auf, jetzt mach da keine Scheiße. Scheiße. Hilfe. Wo ist denn hier der Sicherheitsdienst? Scheiße, ich bin wieder viel zu langsam. Ich hab da extra meine Sirenen dabei. Wann kann ich die mal zum Einsatz bringen, wenn ich hätte, oder? Verflucht! Ist das hier eine Malerei? Was hier aussah wie ein Alters- oder Cholesterinspiegel bedingter Herzinfarkt, war in Wirklichkeit ein mich völlig überwältigender Klimaschock. Jürgen musste mit seiner sogenannten Klimakamikaze eine unbewusste Vorahnung der Ereignisse gehabt haben. Was ihm aber nicht einmal im Unterbewusstsein gegenwärtig gewesen sein durfte, war das, was auf Wikipedia unter Osteraufstand nachzulesen ist. Der Osteraufstand, zu Englisch Easter Rising, von 1916, war ein Versuch militanter irischer Republikaner, die Unabhängigkeit von Großbritannien gewaltsam zu erzwingen. Obwohl militärisch fehlgeschlagen, gilt er als Wendepunkt in der Geschichte Irlands, der dann letztendlich zur Unabhängigkeit führte. Und eben dieser Aufstand wurde heute in Tablin gefeiert. Kann da immer Ruhe sein? Unter den Bedingungen kann ich nicht arbeiten. Da schießen die Schweine doch gleich schon wieder eine Rakete hoch. Ist das eine Frechheit? So unglaublich. Attention, attention. Achtung, Achtung. Das Institut für Zenile Petflu Tablin so trinken einen jung gebliebenen Mitarbeiter, der sich mit Pettlägerigkeit seinen Lebensunterhalt verdienen möchte. Tätigkeit kann wahlweise Tablin, Berlin, Grönland oder Singapur ausgeübt werden. Interessanten melden sich bitte in der Tara Street 17 vor der Aus, dritter Stock. Vielen Dank und Happy Easter Rising. Ist das wie geil ist das denn? Wirklich? Ja. Aber ja? Du hast so einen BP-Fehler.